Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich unterhalte mich jetzt mit Wolf Roth über die kommunalpolitische Vereinigung bzw. deren Gründung. Wolf, aber vielleicht magst du dich trotzdem mal eben vorstellen. Ja, hallo Tobias, ich bin der Wolf Roth, im Rhein-Sieg-Kreis zu Hause, gebürtig aus Köln, bin dort Schatzmeister und vor anderthalb Jahren zu den Piraten gestoßen, weil mich einfach die Themen interessiert haben, bin Unternehmensexistenzgründerberater und kenne mich von daher mit Vereinen, mit kleinen mittelständischen Firmen und Firmengründungen aus. Okay, und dann hast du gesagt, wir brauchen eine kommunalpolitische Vereinigung. Nee, das haben andere vor mir schon längst erledigt, weil mit dem Einzug der Piraten in den Landtag NRW stehen nämlich automatisch doch die Mittel zur Verfügung, die für Bildungszwecke politisch eingesetzt werden können. Das hat eine lange Geschichte. Seit 1948 gibt es kommunalpolitische Vereinigungen, sozusagen fast eine Erfindung der CDU. Alle anderen Parteien, die im Landtag jeweils vertreten sind, haben das auch. Und es wird genutzt, um Bürger und Bürgerinnen an kommunalpolitische Themen heranzuführen und auch Schulungsmaßnahmen anzubieten. Hier vor Ort merken wir das ja, wenn wir im kommunalpolitischen Raum unterwegs sind. Da gibt es eine ganze Menge an Themen, die wir nicht so gut kennen, wo wir uns da was drauf schaffen müssen. Und genau für solche Sachen dient das. Okay, was habt ihr denn jetzt gegründet? Zurzeit sind wir noch in Gründung. Das heißt, das Ganze soll das Konstrukt eines gemeinnützigen Vereins haben, der vor allen Dingen mal die Aufgabe hat, politische, kommunalpolitische Themen mit piratigem Ansatz zu transportieren. Das ist offen für Piraten, die kommunalpolitisch aktiv sind oder interessiert sind, aber auch für ganz normale Bürger, um halt Themen zu besprechen, die wir aus unserer Sicht dann entsprechend darstellen können. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge Piraten, die kommunalpolitisch sehr aktiv sind. Wir haben einige, die auch wirklich in dem Bereich richtig gut sind und auch schon Erfahrung gesammelt haben. Warum brauchen wir jetzt so eine kommunalpolitische Vereinigung? Und ist das etwas, was ortsübergreifend ist oder was euch da nur betrifft, oder spielt das eine Rolle für ganz NRW? Das spielt eine Rolle für ganz NRW, weil die kommunalpolitische Vereinigung der Piraten in NRW wäre im Prinzip ein parteinaher Verein, der vom Landesvorstand sozusagen akkreditiert wird im Landtag, weil es da auch für die Veranstaltungen durchaus Zuschüsse gibt auf Eigenmittel. Und der ist natürlich für den Einsatz im gesamten Land. Du musst dir vorstellen, wir haben im Moment, ich glaube, 12 Piraten oder Piraten nahestehende Personen, die überhaupt mal in Kreisräten oder Stadträten vertreten sind. Wir schauen nach 2014, kurz nach den Bundestagswahlen wird es hier in NRW die Kommunalwahlen geben. Und ich hoffe doch, dass wir dort die 2,5%-Hürde so nehmen können und so vielfältig nehmen können, dass wir auch endlich dort ankommen, wo wir schon lange vertreten sein sollten, wegen der Transparenz in Projekten der Bürgernähe, das ist nämlich in den Städten und Gemeinden. Dann frage ich doch jetzt mal ganz eigennützig, ich als Kreis Borkener, wann würde ich mich denn an euch wenden? Was könntet ihr denn für mich tun? Beziehungsweise was kann ich als Pirat für diesen Verein tun, damit der Verein auch anderen helfen kann? Aber mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, wo der Vorteil ist. Und ich glaube, ich bin da ein Adressat, da ich kommunalpolitisch kein Profi bin. Okay, dann reden wir mal über die Aufgaben des Vereins als solche. Und ich habe das eben mal skizziert, dass wir dort vor allen Dingen mal die Bildungsaufgaben, Themen, die kommunalpolitisch sind, das heißt, was läuft in Städten ab, zum Beispiel mit den ausgelagerten AÖR, also mit den Firmen, wo Städte ein bisschen hin und her lavieren. Wie bringt man Themen in Sitzungen ein? Wie liest man Haushalte? Ähnliche Sachen, die stoßen bei uns auf relativ reges Interesse. Und die Aufgabe des Vereins wird sein, vor Ort in Borken, im Rhein-Sieg-Kreis, in Köln, in Bielefeld, wo auch immer das benötigt ist, Seminare, Barcamps, Workshops, Ähnliches zu veranstalten oder zu unterstützen. Das heißt, überall da, wo eine Crew, ein Kreisverband, ein Stadtverband Interesse dran hat, solche Themen zu behandeln, wird diese kommunalpolitische Vereinigung versuchen, das möglichst zeitnah zu unterstützen. Das bedeutet, ich nehme das jetzt mal wieder aus eigener Erfahrung mit einem eigenen Beispiel. Da gibt es jetzt ein kommunalpolitisches Problem, auf das ich gar nicht eingehen möchte, wo ich aber gelernt habe, dass man ein unglaubliches Wissen haben muss, um da überhaupt mitreden zu können. Wenn ich mich da zum Beispiel baurechtlich nicht besonders auskenne, kommunalpolitisch, dann wärt ihr eine Anlaufstelle, um mir zu helfen, damit ich hier in der Kommune was bewegen kann? Zumindest würde dieser Verein versuchen, A, den passenden Referenten oder die passende Auskunftsstelle zu bieten, weil neben dem Angebot von Kursen und Seminaren steht auch eine gewisse Schnittstellenfunktion im kommunalen Bereich im Vordergrund, dass man halt Kontakte sammelt und die im ganzen Land da, wo sie benötigt werden, auch zur Verfügung stellt. Weil es kann ja durchaus sein, wir haben zum Beispiel hier im Rhein-Sieg-Kreis Bauingenieure, die in Projekten tätig sind, sehr aktive Piraten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die bei solchen Fragestellungen helfen könnten. Man muss es bloß vermitteln können. Das heißt, eure Aufgabe ist in erster Linie zu vernetzen, nicht unbedingt alles selber zu wissen, aber den Piraten in ganz NRW mit anderen Piraten wiederum Hilfestellung zu leisten, die zu einem Thema vielleicht gerade besonders gut aufgestellt sind. Das ist völlig richtig zusammengefasst. Ja, ich versuche das ja gerade von dir so ein bisschen zu lernen, wie es funktioniert. Kommunalpolitisch, du hast es ja gerade schon gesagt, stehen ja 2014 Kommunalwahlen an und vollkommen egal, wie die Bundestagswahl ausgeht, wir werden das alle sehr ernst nehmen und werden als Piraten sicherlich nicht den Fehler machen, den eine andere Partei gemacht hat, der es gerade auch nicht so besonders gut geht, nämlich den kommunalpolitischen Unterbau total zu vernachlässigen. Und da seid ihr die Richtigen, damit so etwas unterstützt wird. So wird das aussehen. Wir haben jetzt noch die große Chance, weil halt tatsächlich auch wir ja schon im Landtag NRW vertreten sind und von daher auch von Landesseite Fördermittel dafür bereitstehen, jetzt schon, sodass wir im Prinzip ab dem Start im Verhältnis unserer Eigenmittel direkt loslegen können und die Zeit nutzen können, um uns genau auf diese Zeit der Kommunalwahlen vorzubereiten. Und die Verankerung in der Gesellschaft ist nirgendwo stärker als direkt vor Ort in den Städten und Gemeinden. Du hattest das, glaube ich, schon gesagt. Mit wie vielen Leuten seid ihr dann in diesem Verein, der sich noch in Gründung befindet? Das ist im Moment noch offen. Wir haben die ersten Gespräche geführt unter Beteiligung der Landtagsfraktion, des Landesvorstandes und von Vertretern des AK Kommunalpolitik NRW. Wir haben in diesen Runden verschiedene Punkte der Satzung behandelt, haben uns da eine ganze Menge bestehender Satzungen angeguckt. Es gibt ja eine ganze Menge kommunalpolitischer Vereinigungen anderer Parteien. Wir wären ja jeck, wenn wir das nicht im Prinzip nutzen würden und mal reinspinksen, was die da machen. Haben uns sozusagen da Anregungen geholt, die ergänzt aus den politischen Ansätzen, die wir als Piraten haben und daraus ein Grundkonstrukt gemacht. Wir sind im Moment soweit, dass wir zwei zentrale Elemente noch auf Liquid Feedback zur Abstimmung gestellt haben. Da würde ich auch gerne nachher noch dazu aufrufen, diese Abstimmung möglichst zahlreich zu nutzen. Da geht es um zwei Modelle. A, eine Whitelist, das heißt, man sagt, nur bestimmte Leute können Mitglied werden, und zwar solche, die bereits kommunalpolitisch aktiv sind. Möglichkeit 2 ist, fast alle können Mitglied werden, vorausgesetzt, sie sind schon 16 und irgendwo im Piratik unterwegs. Und das zweite ist das Thema Vorstand. Wollen wir einen Vorstand, der sehr nah an der Partei dran ist? Da muss man gewisse Grenzen beachten. Oder wollen wir einen reinen Arbeitsvorstand, halt erstmal nur ein, zwei Leute, damit wir sozusagen direkt vom Startwerk loslegen können? Und genau das steht im Moment noch ganz bereit zur Abstimmung. Und sobald das feststeht, Wer jetzt nun Mitglied werden kann und soll, wird zu einer Gründungsversammlung eingeladen und ich erwarte, dass wir dann, also zumindest in der Größenordnung, 50 bis 100 Personen zusammen haben, die schon Gründungsmitglieder eines solchen Vereins werden, möglichst breit aufgestellt. Ja, denn dann als nächste Frage würde mich noch interessieren, was denn jetzt e.V. bedeutet in Gründung? Wann seid ihr soweit, auch wenn du es gerade schon teilweise beantwortet hast? Also e.V. steht ja als Abkürzung für eingetragener Verein. Das ist erstmal nichts Besonderes. Vereine können gründen 7 Personen. Und es gibt vom Vereinsrecht her, gibt es immer einen Vorstand, einen Schatzmeister und Kassenprüfer. So, das ist mal das Grundgerüst. Wir haben darüber hinaus ja hier Bildungsaufgaben, die wir im Vereinszweck verankert haben. Das heißt, es wird ein gemeinnütziger Verein sein, was letztlich darauf hinausläuft, dass wir Spendenquittungen ausstellen dürfen und Spenden vereinnahmen dürfen und von der Körperschaftssteuer befreit sind. Das ist vor allen Dingen das Wesen der Vereine. Und dieses Konstrukt heißt einfach nur, wir sind in der Phase, wo wir die Satzung fertig haben. Die ist im Wiki zum aktuellen Gesprächsstand. Sind da jetzt schon, weiß ich, 2 Monate vergangen, wo diverse Treffen aller Beteiligten waren. Ist öffentlich einsichtig und wie gesagt, dieser Punkt Mitglieder und Vorstand befindet sich gerade in der Abstimmung. Ich hoffe sehr, dass wir nach dieser Abstimmung dann eine klare Linie haben, so dass wir mit der tatsächlichen Gründung des Vereins, also Einberufung der Gründungsversammlung, Einladung dazu, irgendwo so im Zeitbereich Ende Februar bis Mitte März landen und dann auch tatsächlich operativ starten können. Ja, Wolf, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende und natürlich weise ich darauf hin, dass wir in die Shownotes Links packen zu den Liquid Feedback Initiativen und natürlich zu eurer Wiki-Seite, damit man sich informieren kann. Dort bist du sicherlich auch mit E-Mail-Adresse zu finden, wenn man Fragen hat oder sich in irgendeiner Form engagieren möchte, richtig? Zumindest bin ich da über den Wiki-Anmeldenamen-Analyse zu finden und das wiederum verweist auf E-Mail. Natürlich bin ich über E-Mail jederzeit erreichbar und ansprechbar. Man sehe es mir nach wegen des geplatzten Trommelsfells. Ich bin relativ häufig momentan beim Arzt, nicht so schön, aber es kann zu Verzögerungen in der Beantwortung von Anfragen kommen. Ich glaube, da hat jeder Verständnis für. Wolf, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.